Für Susanna Dinaro! Ach, sieh doch an, liebe Kleine, du verstehst wahrlich die Kunst, alles, was du treibst, geschickt zu machen. Was gibt's? Warum so aufgebracht? Siehst du nicht, dass ich scherze? Ei, sieh doch, hier ist die Nadel, die der gnädige Herr dir gab, um Susanna sie zu bringen. Und sie diente als Siegel einem Briefchen. Siehst du nun, ich weiß alles. Warum fragst du mich denn, wenn du alles weißt? Ach, ich wollte nur hören, wie der Graf den Auftrag dir gegeben. Gar nichts Besonderes. Da, liebe Kleine, bring diese Nadel der schönen Susanna und sag ihr, dies sei das Siegel des Pinienhaines. Aha, des Pinienhaines. Und weiter sagte er mir, gib Acht, dass es niemand erfährt. Doch du wirst schon schweigen. Hey, das versteht sich. Es geht dich ja gar nichts an. Ach, gar nichts, gar nichts. Leb wohl, mein schöner Vetter, nun zu Susanna und dann zu meinem kleinen Offizier. Mutter! Mein Sohn! Ich sterbe! Beruhige dich, mein Sohn! Ich bin verloren! Ruhe, Ruhe, Nachbars, Ruhe! Der Fall ist ernsthaft und muss überlegt sein. Bedenke nur, dass du noch nicht weißt, mit wem du das Spiel brauchst. Ach, diese Nadel, Mutter, es ist dieselbe, die der Graf vorhin suchte. Ja, ja, und deshalb hast du alle Ursache, auf der Hut zu sein und dir Gewissheit zu verschaffen. Noch weißt du nicht, ob ihr auch wirklich... Und gut ans Werk, denn... Ich kenne nun den Ort, wo das Ständchen sein soll. Mein lieber Sohn, wo sitzt du? Alle Ehemänner werd ich prägen. Wie wohl jetzt? Das hinterbring ich gleich, Susanna. Sie ist sicher nicht schuldig. Ihr Aussehen, ihr züchtiges Wesen. Es wäre ja möglich, dass eine Täuschung... Ach, wenn das Herz nicht so mild von eigenem Interesse beschwert ist, hat jede Frau die Pflicht, ihr armes Geschlecht zu verteidigen, das die treulosen Männer zu Spiel mitbringen. Ich habe ihn zu linken, ja, ja, so sagt er. Also hier, der ist es. O Himmel! Barbarina, wer ist da? Wir sind selbst hierher bestellt. Welch finstere Miene! Du siehst die auch gleich verschworen. Was zum Fenster wollen, haben sie anschalten. Das werdet ihr gleich sehen. Hier, gerade an dieser Stelle, will ich ein Fest bereiten. Meinem ehrbaren Bräutchen und ihren gnädigen Herrn. Charmant, charmant, ich fange an zu begreifen. Sie ohne mein Zutunhandel sei nicht geworden. Bleibt in der Nähe und haltet euch still. Ich will indes noch manches ordnen und komme dann gleich wieder. Auf ein Zeichen von mir. Halt alle hier zusammen. Alles ist richtig, auch kann die Stunde nicht mehr fern sein. Ich höre kommen. Siehst es? Nein, es war nichts. Die Nacht ist dunkel. Ich treibe also heute das allerliebste Handwerk eines eifersüchtigen Ehemanns. Verräterin, als beim Fest er den Schleier ihr reichte, las er lachend das Briefchen, ich lachte mit ihm, ahnte nicht, dass die Sache mich selbst anging. Oh, Susanna, Susanna, mich so grausam zu täuschen. Wer hätte auf deine Augen, auf die ehrliche Miene, auf dein Herz nicht geschworen? Ach, einem Mädchen glauben, trauen, alles ist Torheit. Ach, öffnet eure Augen, blinde, betörte Männer, und sehet, wie das Weibervolk euch durch bezaubern täuscht. Euch durch bezaubern täuscht, und seht, wie das Weibervolk euch täuscht. Sieh ihr so vergöttert, sie sind der reichen Opfer, sie sind Schenker rücken sie und bringen an Bein. Sirene gleich locken sie in Fluten hinein. Die Elfen verleiten sie zu tödlichen Tanze. Kometen gleich jänzen sie in trügerischem Ganze. Die Rosen voll Dornen, die Füchse voll Arnicht. Bei Tiger, bei Daumen, bei Wölfen, bei Flemmers lieben und weben in Tugendverstellung. Sie liegen und heuchen und reiben mit uns. Nur ein grausames Spiel, ein grausames Spiel. Ja, ja, ja, ja. Das Weitere verschweig ich. Doch weiß es die Welt. Ach, öffnet eure Augen, blinde, betörte Männer, und seht, wie das Weibervolk euch durch den Zauber täuscht, durch den Zauber täuscht. Wie Hexen drücken sie, das Weitere verschweig ich. Sirene gleich locken sie, das Weitere verschweig ich. Wie Elfen verleiten sie, das Weitere verschweig ich. Kometen gleich glänzen sie, das Weitere verschweig ich. Die Rosen voll Kornen, die Füchse voll Artis, bald Tiger, bald Daumen, bald Wölfe, bald Lämmers lieben und weben, tun verstehen, sie liegen und heucheln und reden mit uns. Nur ein grausames Spiel, ein grausames Spiel. Ja, ja, ja, ja. Das Weitere verschweig ich. Doch weiß es die Welt. Das Weitere verschweig ich. Doch weiß es die Welt. Doch weiß es die Welt. Doch weiß es die Welt. Doch weiß es die Welt. Endlich naht sich die Stunde. Thank you. bist du der Verwirrte? Jetzt komm zu mir, Geliebte. Was wir haben, es verfuhren, hier nicht legen, Herr. Das wird nicht recht gefällig sein, welch ein teures Reich will ein kleines Herr. Mein Liebchen, seine Liebchen, wie zart ist dieses Händchen und dieses feine Ärmchen, es bettet gerade uns mir, o Flamine. Das Vorurteil, das Vorurteil verblättern, wie zart ist dieses Händchen, ist euch in andere Sieger und dieses feine Ärmchen. Feuersglut. verzehret. O dürf ich Hoffnung fassen, der Graf hat sie getäuscht. Wie es mit den Händen tut, wie klopft mein Herz im Busen mir, so brennt der Blut. Ich fühle heiße Glut. Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung, vergebe. Lass uns heilen! Lass uns heilen! Und den Teufel feuern!